Mein Name ist Oliver von Geobastards und nun viel Spaß bei Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der aus einer Mindmap eine Papermap gemacht hat, denn er hat sich die Notizen für heute alle auf Papier geschrieben. Hallo René. Hallo Stefan. Das sieht echt irre aus. Ja. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert und total überrascht, dass diese Ankündigungssprüche doch mega spontan sind. Ich dachte, du denkst dir die immer schon vorher aus. Weil, du musst jetzt sagen, den Zettel sieht Stefan jetzt gerade zum ersten Mal. Richtig. Ich sehe überhaupt mal einen Zettel bei dir. Herzlich willkommen. Folge 20, es ist ja irre, heißt die aktuelle Staffel ist schon 40 Wochen alt. Da haben wir schon ordentlich was reingerissen. Ne? René, wie geht's dir? Mir geht's gut. Schön. Danke der Frage. Das freut mich. Wir sind erleichtert, dass wir den 6-Stunden Geocaching-Marathon überlebt haben. Genau. Und, deswegen haben wir zur Abwechslung auch mal wieder eine Sendung drin. Richtig. Draußen. Wir sind nämlich da, wo wir schon mal waren, nur an einem anderen Ort. Und zwar sind wir bei dir auf Arbeit. Richtig. Im Konferenzraum. Genau. Und zwar sind wir hier wegen eines Bewerbungsgesprächs, Stefan. Es war nur ein Vorwand. Alle Kollegen bitte mal weg. Ja. Das war nur der Vorwand mit dem Podcast. So, kommen wir zum Ernst des Lebens. Du möchtest also... Ihr braucht noch ein Reinigungsfach? Nein. Ich wollte jetzt... Natürlich kriegt ihr heute wieder einen Podcast zu hören. Ich wollte jetzt übrigens niemandem zu nahe treten. Ich hätte auch hier als Service-Techniker anfangen können. Richtig. Gut. Also, dann haben wir den ersten Punkt abgehakt. Kannst du... Ich mache mal einen Haken an diesen Begrüßungen. Kannst du grün machen. Kennen wir nicht. Gut. Sehr schön. Bewerbungsgesprächswitz gerissen. Kann ich auch einen Haken dran machen? Ja, okay. Sehr gut. Dann, wo sind wir? Das haben wir geklärt. Mhm. Ey, das läuft viel besser, so eine Sendung, wenn man sich da Notizen vorher macht. Ja. Finde ich cool. Sollten wir immer so machen. Das können wir ja heute Abend auch mal beobachten, aber dazu später mehr. Ah, genau. Ja, genau. Und der nächste Punkt ist, wir haben heute noch was vor. Ja, es aber ist was? Ein ganz besonderer Tag. Ja, aber was wir vorhaben, verraten wir nicht. Ja. Noch nicht. Aber wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, habt ihr vielleicht schon das ein oder andere Hobby von mir erfahren. Und heute schleppe ich René da einfach mit. Genau, bevor wir zu deinem Hobby kommen, blicken wir zurück auf mein Hobby. Ja, Grüße an Olli und das Buddy. Genau, nochmal einen dicken, fetten Dank an Olli und das Buddy, die beiden Geobastards. Und Codex. Und an Codex, den Owner des Caches, den wir besucht haben, und an Vanessa fürs Dabeisein. Selbstverständlich. Wenn ihr euch erinnert, waren wir unterwegs und haben so einen Geocache gemacht und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Muss ich auch sagen. Also ich war begeistert und es war ein schöner Zeitvertreib und echt knifflig. Und ich habe mir die Folge spannend nochmal angehört und hast du den Fehler gemerkt, René, den wir gemacht haben? Wollen wir kurz auf eingehen nochmal? Ja, also es war ja, wir sind am Endrätsel quasi gescheitert. Richtig. Also das war eine große Kiste und da war so ein Schloss und die Kombination für das Schloss, die haben wir uns erraten quasi genau. Mit anderen Rätseln. Und der erste Hinweis für diesen Code war gar nicht zu erraten. Der war stand ganz klar in dem sogenannten Listing des Geocache. Und da haben wir zwei Worte miteinander verdreht. Und haben deswegen mit der falschen Kombination versucht, das Schloss zu öffnen. Und wir müssen Olli in Schutz nehmen, weil er hat uns das am Anfang richtig gesagt. Genau. Und er hat Olli in die Schuhe geschoben und hat gesagt, er hat uns falsch gesagt. Er hat die Schuld auch sofort auf sich genommen. Nett wie er ist. Nein, aber was ich eher sagen wollte, wir haben ja dann, wo wir alle Stationen durch waren, das waren irgendwie A bis F oder so, ne, diese Kisten, wo wir das durch hatten, haben wir ja nochmal alles aufgemacht. Haben aber sozusagen, sind von hinten nach vorne gegangen, hätten wir gleich bei A nochmal geprüft, hätten wir uns viel Zeit gespart. Aber ihr seht oder ihr hört, das ist halt das Lustige am Geocaching. Man kann sich auch an gewissen Sachen aufhalten. Hinterher ist man immer. Man lernt auch fürs Leben, muss man tatsächlich sagen. Also ich habe gelernt, zentrifugal etwas aufmerksamer zu sein, um diesen Fehler am Anfang dann nämlich zu haben. Die zweite Seite, die ich gelernt habe, ist, dass man Texte bis zu Ende liest. Ja. Weil da war auch eine sehr schöne Falle mit drin. Mit den Fliesen. Genau, dass man quasi dazu ermuntert wird, eine Aufgabe zu lösen, wo dann am Ende des Textes gesagt wird, dass man diese Aufgabe gar nicht machen braucht. Ja. Und die dritte Sache war, dass man, bevor man Ordnung macht, also bevor man alles aufräumt und wieder in den Ursprungszustand, erstmal guckt, ob das alles funktioniert hat. Genau. Wir hätten uns eine Menge Zeit gespart. Ja, aber letztendlich war die Station ja auch zeitlich ganz gut. Wir haben, glaube ich, 2 Stunden oder so gebraucht. Also es war ein cooler Nachmittag auf jeden Fall. Ja. Ja. Und cool war auch, dass eben der Owner dieses Geocaches zufällig dazu gestoßen ist. Ja. Und ich glaube, der hat uns auch noch mal ein bisschen geholfen. Sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer ausgegangen. Ja, und natürlich war es super Geocaching-Wetter, muss man auch sagen. Das stimmt. Da haben wir echt Glück gehabt. Ne? Ja, wir haben auch sehr positives Feedback dazu bekommen. Ja. Ich habe aus einer Stelle gehört, dass jemand, der die Sendung bis ganz zum Schluss gehört hat und die Outtakes gehört hat, sich köstlich amüsiert hat. War das vielleicht Olli? Diejenige hat sich sogar dafür bedankt, dass sie so viel Unterhaltung hatte. Ah, schön. Ja, das war das Feedback. Und wir haben von noch jemand anders ein Feedback gehabt, der auch... Genau. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, deswegen sage ich ihn nicht. Und ich kann ja mal vorlesen. Frau Merkel. Ja. Frau Und zwar, wir können sagen, es ist ein R. Hab gestern noch den Podcast gehört, war sehr gut. Daumen hoch. Steht hier. Ja. Ich übersetze es ja. Manchmal schwierig mit den Umgebungsgesprächen. Die hat man schwer verstanden. Aber ansonsten echt eine tolle Folge. Würde sagen, vielleicht die beste bis jetzt. Also da war ich echt positiv überrascht, weil derjenige immer sehr kritisch ist. Und das hat mich wirklich, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und im Nachgespräch haben wir noch festgestellt, dass wir gerne mal zusammen einen Geocache ausprobieren können. Dann können wir mal gucken, ob wir das im Rahmen der Sendung machen oder ob wir das mal so als Nebenher-Event machen. Das große Podcast-Geocaching-Event. Ja, da gibt es wirklich Möglichkeiten. Also ich war zwischenzeitlich auch wieder unterwegs, habe ein sogenanntes TB, ein Travel Bug Hotel. Hatten wir ja auch dort. Entdeckt. Hm. Ja, musste bei der Gelegenheit über einen Friedhofstown klettern. Oh, ja. Ruhestürm. Wir sind leise geklettert. Nein, aber da gibt es wirklich viel zu entdecken, macht eine Menge Spaß. Und ja. Der Olli von den Geobusters hat auch durchgucken lassen, dass er mit uns mal eine extremere Nummer machen würde. Und er hat uns auch in Aussicht gestellt, dass wir nur Zugucken brauchen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Er ist übrigens von dem Kaliber, der geht ohne Warthose in irgendwelche Dinge. Er hat ja sicherlich im Podcast gehört, er hat gesagt, er hat diese Geschichte mit der Warthose, hat er mit seiner normalen Hose gemacht. Nein, Olli ist ein krasser Typ, sehr sympathisch, auch die ganze Truppe. Ich glaube, der geht wirklich ins Extreme oder ans Extreme und das wäre bestimmt mal lustig, ihn so zu sehen. Ja, ihn leiden zu sehen. Richtig. Wir müssen dann wahrscheinlich auf Leiden hören umsteigen, weil bei uns gibt es ja nicht so viel zu sehen. Es sei denn, ihr habt euch die Teaser angeguckt, die gab es bei Instagram und bei YouTube. Genau. Stefan haut die in die Shownotes und die Shownotes findet ihr entweder auf eurem Handy oder auf podcast.juba.de. So sieht es aus. Die Domain werden wir jetzt vielleicht häufiger mal nennen, weil ich glaube, das ist der beste Weg, um auf die, das ist die zentrale Einstiegsstelle zu greifen. Genau. Da ist erklärt, und dann sind wir schon nämlich fast beim nächsten Thema, das erklärt, wie ihr den Podcast abonnieren könnt und es erklärt, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Ja. Also podcast.juba.de. Merkt, einfach merken. Geht da hin und da steht in den Shownotes, das ist eine lange Liste, da stehen dann auch die Timecodes, an welcher Stelle welches Thema ist, wenn euch bestimmte Sachen nicht interessieren. Ja. Findet ihr unter anderem auch die Links zu 2 Teasern, in denen ihr seht, wie es bei uns aussah. Und wenn ihr das jetzt nicht mitschreiben konntet, guckt in die MP3, die ihr gerade hört, oder in die Sounddatei, da sollte es auch in den Text mitstehen. Ja. Bei der Gelegenheit noch ein organisatorisches Thema. Das habe ich jetzt gar nicht mit dir vorher besprochen. Ah, schön. wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Ach ja. Ne, also wir haben jetzt noch nicht wirklich was Konkretes. Also es gibt eine Menge zu tun. Und das stimmt. Wer Lust und Zeit hat, an einem tollen Projekt mitzuwirken, der kann sich einfach mal melden. Wir finden da garantiert was. Ja, kleines Freizeitengagement. Genau. Und uns würde das helfen, weniger machen zu müssen. Ja, ihr müsst in ein Mikrofon sprechen können und müsst genau ungefähr die Stimmen von Stefan und mir haben. Dann könnt ihr sofort mitmachen. Nein, also genau, wir haben da auch hinter den Kulissen natürlich viele Aufgaben, um natürlich den Podcast bekannter zu machen. Und mal gucken, wenn ihr internetaffin seid zum Beispiel, das wäre eine wichtige Voraussetzung. Also von mir aus könnt ihr auch gar keine Ahnung haben. Also ja. Ja, also ich... Guck mal, ihr wisst Bescheid. Genau. So. Wenn ihr generell Interesse habt, dann meldet euch und wir würden uns sehr freuen und mehr dann, wenn wir eure Daten haben. Ey, ich habe das Gefühl, wir kommen halt richtig zügig durch. Ja, na klar. Wir haben noch viel Zeit. Wir müssen natürlich schon auf die Uhr achten, weil wir haben ja was vor. Aber mehr dazu später, ne? Nee, ich glaube... ist jetzt schon? Ja, jetzt ist schon später. Sagt es deine Mindmap? Was du Mindmap sagt, wir sind... Du hast gar keine Zeiten, wie in einem Regieprotokoll. Nee, das ist ja auch ein bisschen lockerer und Startup-mäßiger. Ach so, genau. Ein bisschen cooler. Also Rückschau haben wir gemacht. Jawohl. Housekeeping haben wir gemacht. Jawohl. Damit sind wir beim heutigen Hauptthema. Ja. Denn Stefan und ich haben ein Date. Ja, nicht nur wir nehmen beide zwei Leute mit. Gewischt und irgendwie hat es uns dann zusammengebracht. Gab es ein Match, genau. Ja, Stefan hat sich schick gemacht und ist ein bisschen entsetzt darüber, dass ich... hier in so einem ollen T-Shirt sitze. Aber ich gehe davon aus, dass René sich noch rasiert und umzieht. Nein, rasiert tue ich mich nicht. Okay. Ich hab mich schon rasiert. Ist dir was aufgefallen? Ja, der ist wieder ab, der Bart. Nein. Ja, hier habe ich auch. Ja, nee, man sieht es noch nicht. Okay, ich habe versucht jetzt, welcher November ist jetzt? Heute ist der 21. November, genau. November 2019. Aufzeichnungstag, Donnerstag. Und wir haben Movember. Ja, der Bart November. Ja, aber Schnauzer. Schnauzer, Mustache. Ja. Ja. So, okay, also Stefan, ist René, nicht so schlimm, ist es alles bei mir. Nee, es ist gut. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber du hattest mal erwähnt, dass du dir so einen Teil stehen lässt. Ja. Das heißt, am letzten Novembertag ist dann vorbei. Ja, dann sehe ich wieder wie ein normaler Mensch aus. Okay. Genau, das habe ich eigentlich befolgt. Ja, also Stefan und ich haben heute ein Date. Richtig. Wir gehen zum Fernsehen. Wieder mal zum Fernsehen. Richtig. Ne? Also René kommt ja vom Fernsehen, aber aus einer anderen Ebene. Und heute gehen wir mal zusammen ins Fernsehstudio zu einer Sendung. Genau, also jetzt dem jetzigen Business entsprechend müssten wir sagen Frontend und Backend. Genau. Wir kommen eigentlich aus dem Backend. Richtig. Und wir gehen heute ins Frontend. Genau, wir gehen ins Studio. Und zwar fahren wir zum RBB zu einer Live-Sendung. Letztes Mal waren wir ja in Potsdam und zwar war das in Folge 15. Könnt ihr das alles nochmal hören? Hinter die Kulissen haben wir da geguckt. Das war echt beeindruckend im Studio und in der Sendeabwicklung. Aber heute gehen wir ins Studio vom RBB in der Masurenallee. Das ist also der Berliner Bereich. Genau, der Berliner Bereich, RBB Berlin. Und sind zu Gast in der Abendshow mit Ingmar Stadelmann. So, und Abendshow klingt jetzt voll nach Nachrichten. Nein, das ist die Abendschau. Und die Abendshow ist eine Unterhaltungssendung, jeden Donnerstag 20.15 Uhr. Und jetzt kommt's, René, live. Live? Also geh vorher nochmal auf Toilette. Mhm. Ne? Du kannst ja nicht einfach aufstehen und weggehen. Wie lange ist die Sendung? 45 Minuten. Ist die mit Werbung? Nein, wir sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Achso, 45 Minuten halte ich durch. Hältst du durch? Kannst auch ohne Handy mal aushalten. Ja, muss ich wohl. Ich habe schon allen Bescheid gesagt, die ich kenne, dass die gucken sollen. Oh. Und sie werden mich daran erkennen, ich stehe im Publikum und winke die ganze Zeit. Okay, na hoffentlich meinen sie dich dann nicht aus. Den Tumult wollen sie wohl nicht haben, ich glaube nicht. Ja, aber dann gibt es Schlagzeilen, das wäre doch super. Ja. Ne? Ja, sehr cool. Wer sind die Gäste? Heute habe ich gesehen, ich kann das nochmal rausholen, ich hatte es nämlich. Also Max Rabe? Max Rabe, genau. Ich stelle mich immer nur doof, ich will einfach Stefan die Möglichkeit geben zu glänzen. Ja, Max Rabe, Lea und das Palastorchester. Lea und das Palastorchester. Und ich habe gehört, dass die drei gerade ein MTV Unplugged oder so machen. Ja. Und das möglicherweise, oder dann wahrscheinlich der Hintergrund eine Werbeshow. Also, naja, die sind auf Tour. In allen Sendungen, genau. Ja. Also, Themen sind heute, Tesla kommt, Brandenburg braucht Starthilfen. Okay. Bittersüße Geburtstagsgrüße, da geht es wohl um den Sandmann, Ost- und West-Sandmann. Ah, okay. Und zu Gast Max Rabe, genau, ist schon gesagt. Lea und das Blasorchester. Ja, also ich denke, Lea singt, Max Rabe ist zum Talk da. Wer ist derjenige, der das Ganze moderiert? Ingmar Stadelmann. Was ich ein bisschen schade fand, weil als wir die Karten gebucht haben, war das Konzept noch anders. Da war es nämlich unter anderem Britta Steffenhagen, die ich gerne kennengelernt hätte, weil das eine Top-Moderatorin ist, mit ihrem Kollegen Marco, oh Gott, das ist jetzt peinlich, weil ich den Namen nicht im Kopf habe, irgendwas mit Marco. Nee, nee, einfach nur Marco. Ja, Marco heißt er, glaube ich. Und das Konzept der Sendung hat sich seit Mitte Oktober geändert und Ingmar Stadelmann moderiert es mit einem anderen Comedian, der als Sidekick da ist, und zwar von Dassel oder so heißt er. Ein ganz bekanntes Gesicht, wirst du dann sehen. Der ist lustig, der Typ. Okay, das heißt, wer uns sehen möchte, wer sehen möchte, wie ich aus dem Studio getragen werde. Genau, in Handschellen. Der hat auch als Nicht-Berliner oder Nicht-Brandenburger die Möglichkeit, in der Mediathek, in der ARD-Mediathek, glaube ich sogar, kann man suchen, nach Die Abendshow. Ja. Also Englisch, Show. Die Abendshow ist auch in den sozialen Medien und Netzwerken vertreten. Also die Sendung vom 21.11.2019. So sieht's aus. Ja. Na? Ich bin Stefan total aufgeregt. Stefan hat einen quergestreiften Pullover an und ich ein weißes Feinripp-Shirt. Weißes T-Shirt mit Flecken. Hat das Flecken oder Nein. Ist das Schatten? Ja. Alles gut. Waren deine Brustwarzen. So, genau. Also ihr werdet uns nicht übersehen. Ich bin total gespannt und wir haben uns vorgenommen, wenn wir es schaffen, werden wir nach der Aufzeichnung, nach der Live-Sendung, noch einen kurzen Take machen. Also ich habe sogar überlegt, wir könnten das bei der Ankunft machen und bei der Abkunft, wollte ich ganz sagen, bei der Abreise. Also, vielleicht sogar dort vor Ort. Lass uns den während der Live-Sendung heimlich beim RBB, wieder mal heimlich beim RBB aufnahmen. Ja, stimmt, haben wir schon mal gemacht. Ja, müssen wir gucken. Also wir hoffen, dass wir das hinkriegen, je nachdem, wie es zeitlich dann funktioniert. Na, lasst euch überraschen. Wir sind total aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Ja, du bist aufgeregt. Du bist doch ein Profi. Ja, wirklich. Du bist doch, also ich kann mich entsinnen, wo warst du mal gewesen? The Voice Kids. The Voice Kids. Wo jetzt übrigens die neue Staffel aufgezeichnet wird in Kürze. Okay. Genau, The Voice Kids war ich. Gefragt, gejagt in Hamburg. In Hamburg, nicht in Berlin? Nein, in Hamburg. The Boys Kids in Altershof in Berlin? Jawohl. Okay. Wo in Hamburg? Studio Hamburg. Okay, ist es... Das ist gleich, am Rand, gleich wenn du von der Autobahn aus Berlin kommst irgendwie. Genau. Und vor kurzem war ich wieder beim Fernsehen in Altershof. Und zwar bei Mario Barth deckt auf. Ah, okay. Richtig geil. Ja, also wenn es inhaltlich lustig oder? Ja, also Mario Barth hat ja jetzt ganz viele Sendungen bei RTL inzwischen, viele neue Formate, und das gibt es einmal im Herbst und einmal im Frühjahr jeweils. Und das ist halt, Mario Barth live erleben ist halt ein echtes Event. Er hat einen super Humor, macht vor der Aufzeichnung jeweils noch ein Stand-Up-Programm so ein bisschen. Okay. Und das war total lustig. Wir haben uns richtig weggeschmissen und die Sendung an sich war auch richtig lustig. Wie kommt der Bart darüber, der Mario? Richtig gut. Ja, weil ich, also was man so von ihm sieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe so ein paar Sachen auch in den sozialen Medien von ihm gelesen, wo er nicht so ein Eindruck macht, so ein, eher so ein Abgehobenes. Aber... Also ich kann dir empfehlen, such mal bei YouTube irgendwie... Bart rastet aus. Nee, irgendwie Mario Barth Warm-Up zum Beispiel, und dann gibt es so ein paar Szenen. Zwar nicht von den Folgen, wo wir dabei waren, schade eigentlich, aber auch so, wo man halt so eine Teaser aufnimmt für RTL, das war halt ganz witzig. Letztendlich muss man sagen, er macht das super professionell, finde ich. Na, also wohl sein, verdient sein Geld damit. Ja, natürlich. Und er hat natürlich auch immer so einen Warm-Upper und ein Team. Und der Warm-Upper ist auch richtig cool. Der kommt aus Köln. Ein Typ mit langen Haaren. Ganz locker drauf. Und das war halt auch lustig, das Warm-Up. Also, war bei den anderen Sendungen auch ein Warm-Up? Ja. Und zum Beispiel bei Gefragt, Gejagt gab es ja nicht nur einen Warm-Upper, sondern der Warm-Upper hat die ganze Zeit begleitet. Der saß mit im Publikum und hat dann versucht zu animieren. Und nicht unbedingt, also natürlich auch, aber da ja bei Gefragt, Gejagt gab es ja viele Pausen immer, wo dann umgestellt wurde im Studio. Und dann hat der sich eingemischt und mit unterhalten und so. Das war echt gut. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf heute, weil ich habe überlegt, ich weiß gar nicht, mein letztes Mal in einer Fernsehsendung, also im Studio, direkt, schon ewig, ja. War zu DDR-Zeiten die Sendung Mobil. Mobil? Mhm. Sagt mir gar nichts. Mir auch nicht mehr, schon lange her. Nee, aber das war und seitdem. Nicht mehr? Nee, gar nicht. Okay. Also ich bin sehr gespannt. Na, das ist cool. Sehr gespannt. Ja, wie gesagt, also Mario Barth deckt auf, echt super Sendung, auch inhaltlich echt gut gemacht. Wir machen jetzt hier keine Werbung für RTL, oder? Nein, machen wir nicht. Ich möchte eine Werbung möchte ich machen, weil ich das ganz lustig finde. RTL hat ja auch eine Mediathek, RTL ja. Now, ja. Englisch Now. Ja. Ich sage das deswegen, weil man findet RTL Now auch unter RTL NAU.de. Ja, hat sich einer gesichert. Nee, genau. Haben die sich gesichert. Ja. Ah, okay, weil sich Leute verschreiben. Ja. Ist doch clever. Clever, ne? Ja. Gut, sag nichts über das Publikum aus. Auf keinen Fall. Nein, natürlich nicht. Also RTL Stefan empfiehlt, vergibt das Prädikat sehr wertvoll für die Mario Barth-Sendung Mario Barth-Deckung. Richtig. Und ja, wir hoffen, dass wir bei der nächsten Aufzeichnung auch wieder dabei sind. Gut. Man muss halt schnell sein. Ja. Dann kurz was Internes, 2 Sekunden intern. Die Rechnung an den Barth schreibe ich. Okay. Das waren jetzt, glaube ich, 2 Minuten 50. Kann sein, ja, hast du recht. Kriegen wir hin. Damit ist die nächste Sendung zumindest finanziert. Also die nächste Sendung auf den Malediven haben wir dann schon mal finanziert. Gut. was mich noch interessiert, ich war ja überrascht, dass wir für diese Sendung heute kein Geld bezahlen müssen. Richtig. Das ist halt immer unterschiedlich. Ja, das wollte ich wissen. Bei anderen Sendungen, wie ist es da? Also Sie als Profi, als TV-Publikum-Profi, Sie sind quasi das Publikum des Fernsehens. Richtig. Ja? Auch sehr facettenreich. Ja, verschiedene Kategorien muss man sich antun. Ja, nee, ich meine, nee, du selber bist sehr facettenreich als Publikum. Also, okay, ja. Und würdest du mit uns jetzt mal deinen reichhaltigen Wissensschatz teilen? Es gibt Sendungen, da bezahlt man, es gibt Sendungen, da bezahlt man nicht. Richtig. Ne? Und da geht der nächste Kollege. Die Betreuer, nicht Kollegen. Ach so, die nehmen aber Kisten mit raus. Ist das schlimm? Nee. Die kann ich gar nicht. Okay, ist egal. Ich bin ja hier wieder raus. Nein, genau, heute die Abendshow ist kostenlos. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil die Sendung halt kein Niveau hat oder so. Oder weil die Garderobe 20 Euro ist. Richtig. Und das Bier 12 Euro. Nein. Es ist so, heute zum Beispiel sind es 100 Leute ungefähr im Publikum. Echt? Im Vergleich, Mario Barth hat 15 Euro gekostet pro Karte. Natürlich kommt dann insgesamt noch eine Bearbeitungsgebühr dazu, die nicht so doll ist. Und da waren es, glaube ich, über was? Unter 20 Euro ist man da. Ja, genau. Und in dem Studio waren es, glaube ich, 400 bis 500 Leute. Und da kann man sich ja schon mal ausrechnen, was alleine durch das Publikum. Na, die Saalmiete ist drin. Na, natürlich, ne? Und ja, aber das finde ich ein bisschen, ganz ehrlich, ich glaube, du hattest das in der ersten Sendung schon erzählt. Das fand ich ein bisschen komisch, dass das Publikum da die Miete finanziert. Naja. Weil man muss dazu sagen, wenn da niemand kommt. Ja. Dann ist der Laden leer. Aber deswegen gibt es ja dieses Konzept. Mittlerweile hat sich diese eine Firma etabliert, wo ich das immer buche. Und die ist halt wie so eine Agentur, die halt sich darum kümmern, dass das Studio voll ist und unter Umständen auch Freikarten vergeben. Ne? Also das war zum Beispiel bei Gefragt gejagt, hatten wir. Nee, das waren keine Freikarten, das hat zum Beispiel nichts gekostet. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es öffentlich-rechtlich ist. Das in der Sendung erzählt. Ja, wo man aber sagen muss, da fand ich schade, dass man zum Beispiel von Alex Bormes, dem Moderator, und von den Jägern zum Beispiel nicht irgendwie Autogramme oder sowas gekriegt hat. Das wäre natürlich noch ein Highlight gewesen. Da muss man jetzt wieder sagen, top Mario Barth. Der hat nämlich, als die Sendung vorbei war, ganz entspannt ist er wieder auf die Bühne gekommen und das Publikum, es ist übrigens auch so ein typisch deutsch, ne? Wenn dann sozusagen schon die Verabschiedung läuft, dass die Ersten schon aufstehen und schnell rausgehen, damit sie als Erste an der Garderobe sind. Das ist wie ein Flugzeug, das will ich auch der Erste an der Tür sein. Und, wenn der Singflug beginnt, dann mach ich mich lange noch. Ja, genau. Und da steht, bitte anschnallen, stehst du auf und bist vorgenommen. Nein, das fand ich ein bisschen schade immer, aber das ist so, ich glaube, das ist so typisch deutsch halt. Ne? Und Mario Barth hat am Ende noch Autogramme gegeben, also man durfte auf die Bühne und war alles ganz, ganz ruhig und entspannt und man konnte sich mit dem unterhalten. Das fand ich echt super, muss ich sagen. Also das war schon sehr nah, was er gemacht hat. Ne? Fand ich cool, machen nicht alle, das finde ich manchmal ein bisschen schade. Weil man natürlich schon, wenn man ins Fernsehen geht und irgendwelche Stars oder so sieht, wird man ja schon irgendwie mal ein kurzes Gespräch oder ein Autogramm oder so haben. Ne? Das heißt, wenn ich in Berlin-Brandenburg wohne oder die Möglichkeit habe, hier schnell herzukommen, ja, dann kann ich mir online, das, was wir heute gemacht haben, einfach Karten sichern. Das ist, als wenn du jetzt bei Amazon irgendwas kaufst. Wie viele Wochen voraus muss man sich die? Das kommt immer drauf an. Manchmal gibt es Shows, die ganz kurzfristig sind. Es gibt ja auch Sendungen, wo es nur eine Aufzeichnung gibt. Und die werden dann manchmal auch ganz kurzfristig angeteasert. Kommt auch immer drauf an, wenn du nur halt ganz wenig Zuschauer hast, ne? Dann das Studio nicht so groß ist, ist natürlich auch der Platz begrenzt, ne? Also da kommen die Nächsten. Und die denken jetzt wirklich, ich bin hier Bewerber, ne? Das Mikro gar nicht gesehen. Ja, ich hatte im Firmenkalender steht drin, Bewerbungsgespräch. Okay. Naja, aus Spaß kann ja schon mal ernst werden. Genau. Nee, also könnt ihr mal den Bewerber bitte noch ein Getränk bringen? Ja. So ein Bier bitte. Genau. Zum Glück ist die Tür zu. Aber sie lachen, ich weiß nicht warum. Weil du durch die Tür hören können. Ach so. Also wie gesagt, es gibt die unterschiedlichsten Formate und in ganz Deutschland natürlich die größten Studios sind in Köln, in Adlershof, ne? Adlershof. Genau. Hamburg, Studio Hamburg. Ja. München gibt es auch Studios, aber da habe ich jetzt nur, glaube ich, ein oder zwei Sendungen gesehen, die man dort buchen kann. Was mich mal echt interessieren würde, nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, mal nach Köln zu fahren in das Studio. Okay. Und suche noch die geeignete Sendung. Bist du, das wäre doch auch ein geiles Hobby. Man kann es mit dem Wochenende in der Stadt verbinden. Dass du in so viele Sendungen gehst, dass man irgendwann sich wundert, warum man dich kennt. Ja, du bist immer sitzt in deinem Publikum. Stefan Raab gibt es nicht mehr, der das sehen würde. Man nimmt dich nur so unterschwellig wahr. Oh. Und dann sagt man, den Typ, den habe ich doch neulich schon bei The Voice Kids. Warum kommt der mir so vertraut vor? Bei Mario Barth habe ich ihn auch gesehen. Und du musst dann das Gleiche anhaben. Das wäre es natürlich, genau. Ja, vielleicht sollte ich mir so ein T-Shirt machen, wo immer alle Sendungen dann draufstehen, wo ich war. Nee, mit Daten. So ein neongrünen Pullover, das ist auch eine rosa, eine Hose und einen Hut. Apropos, das wollte ich dir heute geben zum Anziehen. Nein, natürlich nicht. Nee. Ich war schon kurz erschrocken. Achso, okay. Ja, und natürlich muss man auch an der Stelle sagen, schade Vanessa, dass es heute nicht geklappt hat. Ich hätte dich gern dabei gehabt, aber wir sind zu viert dann. Aber wir hätten auch gern all die Klauses und Peters und... die kennen doch Vanessa. Die kennen doch Vanessa, unsere Zuhörer. Du willst sie zu einer machen, die immer im Publikum dabei ist und die man nachher kennt. Achso, das meinst du. Genau, richtig, richtig. Wie ist eigentlich die Mehrzahl von Vanessa? Vanessas. Vanessi? Zwei Vanessi? Ich habe übrigens auch schon mal im Publikum gesessen, tatsächlich auffällig. Und zwar hatte ich einen aufblasbaren Footballhelm auf. Ach. Ja, und das war beim Football im Stadion. Auch in der Hoffnung, dass ich... dass sie gezeigt wird. Ja, ja. Hat nicht geklappt. Naja. Die Kameras waren wahrscheinlich fest arretiert und konnten mich nicht einfangen. Du glaubst nicht, wie gut die Kameras mittlerweile sind. Ja, das ist ja nur schon ein paar Jahre jetzt. Wobei man sagen muss, also bei The Voice Kids habe ich mich gesehen, aber... ist das eine Kids-Cam eigentlich? Nein, natürlich nicht. Zum Glück. Ich weiß. Wenn man sich nicht muss, genau. Liegt ja an dir. René. man weiß ja, wo man sitzt, ne? Und man achtet natürlich dann auch drauf, wenn man guckt. Und meistens ist es ja so, gerade wenn man nicht in den vorderen Reihen sitzt, ist das Licht halt auch nicht mehr so hell und dadurch sieht man auch nicht Details, wer da sitzt sozusagen. Ne? Bei Gefragt gejagt saßen wir auch im eher dunkleren Bereich, da wird ja auch nicht viel Publikum eingeblendet. Aber René, bei der Abendshow, wenn man die verfolgt, verdammt viel Publikum wird da eingeblendet. Echt? In HD. Ja, es sind ja auch nur 100 Zuschauer. Werden wir denn noch geschminkt? Die Frage habe ich mir neulich auch gestellt, wenn man gezeigt wird im Publikum, warum wird man da, kommt dann die Maske vorher vorbei oder so? Kann ja sein, dass die sagen, so, du kommst, gehst jetzt hier nochmal um die Ecke bitte. Genau. Wirst du mal abgetupft. Ich bin sowieso gespannt, ob wir platziert werden, ob wir ganz hinten sitzen müssen oder nicht. Also in der Regel klappt es ganz gut, dass man sagt, okay, wir vier gehören zusammen, dann versuchen die uns eigentlich auch schon zusammenzusetzen. Kommt natürlich immer drauf an, weil wir haben einen dabei, der ist richtig groß. Der wird bestimmt nach hinten gesetzt. Und mal gucken. Ja. Ja, also ich bin echt gespannt und ich freue mich irgendwie auch auf Ingmar Stadelmann. Wer war das nochmal? Ein Comedian. Schäm dich, René, schäm dich. Sorry, Ingmar. Ja, dann hat er die Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen. So ist es. Apropos, René, kurze Frage. Was sagt denn dein Kalender am 17. Dezember? Warte, darf ich mein Handy in die Hand nehmen? Ja, darf. Darf ich es auch entscheiden? Ausnahmsweise. Okay. Ach, ist es aus? 17. Dezember. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Was ist das für ein Wochentag? Ein Donnerstag. Wann sind eigentlich die nächsten Aufzeichnungstermine? Hast du mal geguckt, ob wir da... Ja, bis Jahresende haben wir vor. Ich muss tageweise durchmachen. Ich bin schon beim 5. Dezember. Man muss dazu sagen, René hat ein iPhone und da geht da kann man die Kalenderansicht wahrscheinlich nicht so einstellen. Warte, da mache ich mal anders. Siri? Okay, warte jetzt. Was mache ich am 17. Dezember? Hier ist dein Termin. Ja, toll. Ich dachte, sie sagt es jetzt an. Nee, kann sie nicht. Und außerdem ist er, ich frage, was mache ich am 17. Dezember? Sie zeigt mir den 16. Dezember. Ja, aber ich habe gesehen, ich habe Weihnachtsbaum kaufen. Am 17.? Hm? Nee, kann nicht sein. Da hast du ja schon einen Termin. Montag? Was ist denn das? Donnerstag. Das ist ein Dienstag. Ein Donnerstag. Wenn der 16. Dezember ein Montag ist. Ist der 17. Dezember ein Dienstag? Ist der 17.? Ich muss mal kurz überlegen. Irgendwas war doch hier. Hier ist... 17. Dezember. Aber du meinst dann den 19. Dezember? Den 19. Dezember. Da steht ein Podcast auf. Richtig, das ist doch praktisch. Kannst du da schon um 3:30 Feierabend machen? Warum? Wirst du dann sehen. Puh. Vielleicht gehen wir jetzt zum Fernsehen. Na, mal gucken, wie dieses Date läuft, Stefan. Okay. Und das ist noch ein zweites. Okay. Ja, also kannst du dir mal vormerken, vielleicht klappt es, mal gucken. Okay, ja, merke ich mir. Und um dich schon so ein bisschen anzuteasern. Muss mich schick anziehen. Nö, diesmal nicht. Wir gehen zusammen ins Artemis, oder? Nein, da wird nichts aufgezeichnet, ist kein gutes Licht. müssen wir es eigentlich rauspiepen, was du gerade gesagt hast? Den Firmennamen? Nein, okay. Gibt sicher noch andere schöne Sachen. Und zwar ist es ein Politiker und ein Bühnenmensch. Ein Politiker und ein was? Ein Bühnenmensch, ein Comedian, ein Theatermensch. Hey. Aber mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Ach, siehst du. Okay, alles klar. Du hast mir aber gerade noch was gebracht. Ich lasse mich überraschen. Ich kläre das ab. Genau. Okay. Ich kläre das ab. Das muss ich mir aufschreiben. Kostet aber. Aber das macht nichts. Was? Wie viel? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es ist, glaube ich, für dich kein Problem. Also 7 Euro. Ich habe auf 7 Euro. Das wäre jetzt ein Witz, wenn es wirklich 7 Euro wäre. Ich habe für euch einen Tipp. 7 Euro, hast du recht. Wirklich? Ja. Quatsch. Doch, 7 Euro pro Karte. Ist aber meine Obergrenze. Nee, dann ist es doch in Ordnung. Ich habe noch Schwabe, einen Tipp für etwas mehr als 7 Euro, ja. Also unter 20 Euro, Improvisationstheater. Auch gut. Sehr, sehr empfehlenswert. Also, weißt du, haben wir schon mal drüber gesprochen? Nee. Gut, ich war nämlich hier in Berlin in der Kulturbrauerei. Ja. Eberswalder Straße ist die, ne? Genau, ja. Das ist so ein altes Industriegelände in Backsteinform. Das ganze Ding heißt Kulturbrauerei und da sind verschiedene Institutionen, Kino, ja. Club. Stimmt, ich hätte es immer und so. Unter anderem halt ein Improvisationstheater und das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, das heißt Körnerball gesondert mal Fox Dingsbums. Okay. Stefan zeigt gerade die Uhr, 30 Minuten. Ja, alles gut. Also wir sind richtig gut in der Zeit. Gut, dann tschüss. Wir haben ja noch ein paar Takes, wenn alles klappt, genau. Ja, nee, also Kulturform, ja, da kann ich sehr empfehlen. Ist irgendwie auch so der letzte Schrei irgendwie, ne? Also, war sehr cool gewesen. Also war bei uns damals so, dass wir eure Zettel abgeben mussten mit so, mit gruseligen Dingern. Ach ja, wir waren zu Halloween. Ich glaube, wir waren zu Halloween vor einem Jahr da. Okay. Wir mussten einen Zettel abgeben, auf dem mussten wir Sachen beschreiben, gruselige Erlebnisse, die wir hatten. Stimmt, der so funktioniert. Und dann haben die das nachgespielt und das ist halt echt cool gewesen, seine eigene Geschichte dort wenn die gezogen gespielt wird. Und die haben das wirklich richtig gut gemacht. Echt? Cool. Ich hatte einen Zettel abgegeben, da stand drauf, dass ich als Kind nachts immer durchs Fenster, durchs Licht Gesichter an der Wand gesehen habe. Aha, okay. Und dann haben die das halt in eine Geschichte gepackt und haben das vorgespielt. Und, also sie haben blind gezogen. Ja. Und ich habe relativ schnell erkannt, dass es meine Story ist. Cool. Sehr geil. Sehr, sehr. Da bist du aufgeschlagen und gesagt, ja, ja, meine Story. So war das gar nicht. Genau. Kann ich gut spielen, kann ich gut spielen. Ja, das wär's. Ja, das können wir doch mal hier im Podcast spielen. Ja, das, das wäre auch eine schöne Begeisterung. Aber da kann man leider nicht aufzeichnen währenddessen. Ja. Weil die mal recht laut und also Theater ist ja so prinzipiell. Die Atmosphäre ist natürlich anders. Schadet unserem Mikro. Wir haben ja hier auch unter den Räumlichkeiten das Kriminaltheater. Genau. Und da ist es sehr lustig, wenn die proben, dann hörst du mal knallen und jemand schreien. Und da denkst du, du musst jetzt erst. Ja, du überlegst das mal kurz und dann weißt du, ah, okay, wahrscheinlich ist alles schick. Ja, genau. Und dann machst du Feierabend und dann liegen da lauter Leichen. Ne? Das ist natürlich doof. Ja. Nein. Ja. Ein Thema hatte ich ja auch noch, weil du sagst Improvisationstheater. Ja. Hat mich so ein bisschen erinnert, das habe ich gar nicht hier aufgeschrieben, an den Debattierclub. Wenn es nicht draufsteht, dann können wir es leider nicht. Nee, genau. Nee, Debattierclub fiel mir da noch ein. Ja. Vielleicht erinnerst du dich. Ja. Kann ich auch sehr empfehlen. Was ist das? Der Debattierclub, es gibt richtige, also es ist ein richtiger, ja, wie so ein Verein halt, ne? Die Daten suche ich nochmal raus, da können wir gerne nochmal drüber reden. Findet jeden Dienstag statt. Und Debattierclubs, wenn ihr euch mal informiert im Internet, sind auch ein echter Renner im Moment. Es gibt richtige Meisterschaften von Debattierclubs. Aber Debattier klingt wie Rumdiskutierclub. Ja, also mal als Beispiel, wir waren einmal dort und das war in der Humboldt-Uni, an einem Dienstagabend, glaube ich. Und das ist so, du gehst da hin, da kann jeder hin, das ist offen für alle. Und es gibt immer ein Thema, was vorgegeben wird. Und das sind immer Themen, die allgemeingültig sind. Also keine Spezialthemen, wo du Fachwissen brauchst, sondern Themen, die für die Allgemeinheit zugänglich sind. Ne? Also wir hatten zum Beispiel dort das Thema, muss ich mich erinnern, Bildungssache ist, Bildung ist Ländersache. Okay, also schon politische Themen. Genau, aber halt, wo man sich schon seine Gedanken machen kann. Ne? Ja, genau, das kann natürlich auch sein. Das ist so, dann gibt es immer zwei Parteien. Einmal die an der Macht sind und einmal die Opposition. Ach so, also richtig. Also die Regierung und die Opposition. Okay, also genau. Echte Politiker? Nein, das sind meistens Studenten waren sie. Ich kam mir da ziemlich alt vor, weil ich glaube, es waren alles junge Studenten. Okay. Und die sagen dann, ich möchte heute mal in die Opposition. Okay. Und dann erfahren die erst das Thema. Das ist nämlich der Clou. Also wenn du sagst, selbst wenn dann das Thema erfährst und sagst, na, eigentlich bin ich doch dafür, kannst du nicht mehr wechseln, weil du dich schon für die Opposition entschieden hast. Ja. Ne? Und es ist so, jeder hat sozusagen 7 Minuten Zeit, steht dann vorne und hält seinen Vortrag. Und in der ersten und letzten Minute darfst du keine Worte mehr sagen. Nee, du hast ja Vorbereitungszeit dann. Ach so. Ne? Also du sagst einfach, ich will heute Opposition sein, ich will Regierung sein. Und dann sind es drei oder vier Leute im Team. Dann erfährst du das Thema und dann hast du irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, okay. Könnt ihr euch absprechen und dann wird es präsentiert. Und das Ganze kannst du in einer deutschen Runde und einmal auf einer englischen Runde, also gibt es beide Möglichkeiten. Ich sehe. Ja. Fand ich aber super interessant, also auch so, wie die argumentieren, die unterschiedlichen Typen. Und dann gibt es noch so eine Art Richter oder Jury irgendwie und die gucken sich das genau an und passen auf, dass alles fair zugeht. Ne? Wenn jetzt einer irgendwie doll dazwischen quatscht oder so, dann schreiten die ein oder seine Zeit nicht einhält. Und am Ende bewerten die, wer sozusagen überzeugt hat und der hat dann quasi gewonnen. Hat das ein Spiel? Naja, letztendlich ist es eine spielerische Sache, genau. Okay. Es hilft, glaube ich, auch zu trainieren, zu debattieren, wie diskutiert man, wie artikuliert man. Also total faszinierend fand ich das. War echt, echt spannend. Ich schreibe das mal. Können wir gerne auch mal hingehen, wenn du möchtest. Aber wie gesagt, wir haben das einmal gesehen und wollten nicht gleich mitmachen. Wir waren als Zuschauer. Also, okay. Ja. Aber war total interessant, ja. Ja, nee, ich überlege ein bisschen hellgerissen, weil hört sich einerseits interessant an, andererseits sehr langweilig. Und ich wollte mir, woran mich das erinnert, ist eine Disney-Kreativmethode, wo man, und zwar geht die, jetzt mal ganz simpel gesagt, es gibt zwei Hüte, den Optimisten und den Pessimisten, und dann muss der eine eben mit, unter dem Hut des Pessimisten ein bestimmtes Thema bearbeiten und der andere unter dem Hut des Optimisten. Ne? Das kann man auch ausweiten. Ja. Also im Prinzip ein Rollenspiel, und da ist man dann tatsächlich auch in einer Rolle, die man vielleicht nicht vertritt, aber man muss komplett aus dieser Rolle heraus argumentieren, und das ist halt sehr hilfreich, um versteckte Dinge in Themen aufzudecken. Ne? Also ja, ich habe mich halt auch gefragt, warum geht man da hin, warum macht man da mit? Und, aber wie gesagt, ich glaube... Keine Freunde? Ja, deswegen war ich ja... Nee, nein, ich glaube, das ist auch, ist einfach wie so ein Hobby. Ne? Manche gehen geocachen, andere gehen dann in den Debattierclub. Und ja, also ich fand es ziemlich interessant. Und also wir schauen mal, eventuell werden Stefan und ich das mal für heute ausprobieren. Also Stefan hat ja schon ausprobiert. Und vielleicht können wir da ja sogar mal ein Interview mit dem einen oder anderen finden. Gut. Also ja. Sehr zu empfehlen. Sucht euch in eurer Stadt was aus. Wir wollen mal los. René zeigt auf die Uhr. Ja, stimmt. Wir haben noch gut Zeit. Wir sind jetzt ungefähr bei 40 Minuten im Podcast. Aber wir fahren ja jetzt noch weg, wie wir euch gesagt haben. Wir fahren jetzt nämlich mit der U-Bahn zum Theodor-Heuss-Platz. Denn dort ist das Sendezentrum vom RBB Berlin, die Studios. Und da bin ich echt gespannt. Für die Freaks der öffentlichen Verkehrsmittel noch ein paar mehr Details. Wir fahren mit der Wagenklasse. Das wissen wir ja noch nicht, was kommt. Nehmen wir an, die durchgehende, die schmale. Die schmale? HK oder IK? IK ist der neue. Ja, der ganz neue. Wir fahren mit der IK wahrscheinlich. Die ganz neue, mit diesem breiten Monitor? Ja, nee, die fährt auf der U5 ja gar nicht. Hä? Doch, also wir fahren mit der IK jetzt mit der Linie U5 von der Weberwiese bis zum Alexanderplatz. Der umgebaute IK mit den Brettern. Und steigen da dann in die U2. Ja, Richtung Theodor-Heuss-Platz. Nee, Richtung ist eine andere. Odem oder Theodor-Heuss-Platz. Ja, gibt es beide Ziele. Ja, und steigen Theodor-Heuss-Platz aus. So sieht es aus. Um genau zu sein, wir steigen hinten aus in Fahrtrichtung, gehen dann die Treppe hoch und dann stehen wir quasi schon davor? Fast davor. Wie kommt man dann von da zur S41? Entweder läuft man oder man fährt eine Station zum Kaiserdamm, und das ist so Kaiserdamm. Keine Ahnung. Okay. Ich habe ja die App Citymapper und mit der gucke ich immer, wo ich hin muss. Ja. Sehr gut. Gut. Ansonsten. Sehr gut. Jetzt wisst ihr alle Details. Ja, genau. Gut. Verabschieden wir uns jetzt eigentlich schon? Na, vielleicht fürs Erste. Wir können ja, wir haben ja vorher überlegt, wie machen wir das? Sollten wir keine Gelegenheit haben, dort zu drehen oder zu aufzuzeichnen, dann müssten wir jetzt ja schon eine Verabschiedung machen. Auf jeden Fall sollt ihr... Ist aber unter Vorbehalt. Genau. Vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Nein, wir können es ja so clever schneiden, wenn wir nochmal dort sind, dann brauchen wir keine Verabschiedung. Das können wir ja später machen. Kann man ja dann schneiden. Wir machen das einfach wie beim Fernsehen. Wir cutten einfach. Und nee, wir machen so X-Versionen, zeichnen wir auf. Ja, genau. Verschiedene Verabschiedungen. Ja, das können wir doch mal machen. Genau. Also jetzt schon mal die Verabschiedung. Wir hoffen, ihr fandet die beiden Clips, die wir eingespielt haben, toll. Gut, dann lass ich nächste gleich hinterher. Also, wir hoffen, ihr fandet die drei Clips, die wir aufgezeichnet haben, toll. Absolut, ja. Also du musst ja noch einen Witz erzählen. Und ganz wichtig, gebt uns euer Feedback. Habt ihr uns vielleicht gesehen? Dann beschreibt uns mal. Ja. Mal gucken, aber wir posten ja bestimmt ein Foto oder so, ne? Wir gucken mal, was wir machen. Eben, also wir können es euch nicht versprechen, weil, wie gesagt, Fernsehen ist immer so eine Sache, da darf man eigentlich nicht filmen. Ist eigentlich auch bescheuert, beim Fernsehen darfst du nicht filmen und fotografieren. Ja. Wollen wir den Kameramann heute anpumpen, seine scheiß Kamera ausmachen soll? Ich bin gespannt, ob wir es unterschreiben müssen. Habe ich doch schon. Nein, du musst einen Zettel ausfüllen dann, wo du deine Daten draufschreibst und sozusagen damit bestätigst, dass das verwendet werden darf, das Material. Okay, dann würde ich sagen wir mal unter Vorbehalt jetzt schon. Genau. Tschüss. Gibt es heute einen Witz von dir? Einen Fernsehwitz? Nein. Nee, mir fällt jetzt gerade keiner ein. Okay, schade. Vielleicht fällt dir vielleicht noch. Vielleicht nachher, genau. Vielleicht klaue ich einen aus der Sendung. Ja, das wäre cool, genau. Ja, kann auch sein. Ne? Vielleicht weiß ich nachher, jetzt gucken wir mal. Ja. Dann würde ich sagen, erstmal danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal. Und jetzt nicht abschalten, dranbleiben. Genau. Bis es aufhört zu spielen, genau. Bis kein Geräusch mehr kommt. Erstmal dranbleiben. Genau. Ne? Also wir wissen nicht, was kommt, aber vielleicht bieten wir euch noch ein bisschen Stoff, ein bisschen Hörstoff. Ne? Danke fürs Zuhören und ansonsten schon mal bis zum nächsten Mal. So, Prost, René. Wir sind wieder da. Und vor allem, wir sind drin. Ja, und wir sind halb besoffen. Ja. Nicht das erste Glas, aber da stehen noch ein paar. Ja. Also, wir sind quasi jetzt im Foyer vom Rundfunk Berlin-Brandenburg am Theodor-Heuss-Platz in der Masurenallee. Genau. Zum ersten Mal hier. Wir warten jetzt im Prinzip darauf, dass die Studiotüren geöffnet werden. Das passiert um 19.30 Uhr, also wir haben noch ein bisschen Luft. Ja. Und das Erste, was uns aufgefallen ist, hier gibt es keine digitale Technik, weil hier gibt es nur Namenslisten, die ausgedruckt wurden. Sonst wird immer ein QR-Code eingescannt, aber die Technik steht hier noch nicht zur Verfügung. Und das heißt, wir hätten rein theoretisch auch ohne Karte? Du musst nur einen Namen sagen. Meinst du, also machen wir die Strecke ab? Ja, genau. Ja. Also hätte nicht geklappt. Ne? Genau, und wir sitzen jetzt hier ein bisschen abseits. Im Hintergrund ist so ein bisschen Atmosphäre, weil die Leute warten, gucken ein bisschen ARD und um halb geht es dann richtig los. Und mit Alkohol wird man eben ein bisschen aufgemuntert? Ja, es gab Prosecco, es gab Wein, es gab O-Saft und natürlich Wasser. Ja. Wir haben uns für Wein entschieden. Und hier oben ist eine Kunstausstellung, hast du das gesehen? Nein, da sind so eine Kunstfiguren, ja. Nee, da oben sind auch ganz viele Bilder. Mhm. Ja. Also das ist schon mal sehr schön. Ja, hat sich doch schon mal gelohnt, ne? Jetzt muss nur noch die Sendung gut werden. Ja. Ingmar haben wir noch nicht gesehen. Obwohl wir hier schon das Gelände abgehört sind, ja, war nicht so einfach zu finden. Aber jetzt wissen wir es fürs nächste Mal. Ne? Mhm. Boah, spül nicht alles runter, René. Wie viele Gläser meinst du schafft man in einer Stunde? Das ist durchgezählt, nur eins für ihn. Ach, Quatsch. Ja. Nee, du kannst direkt die Flasche nochmal reinkippen. Ne? Ja, bis hierhin, würdest du es auch mal machen? Definitiv. Wenn man gar nichts erlebt. Naja, aber ist doch, also, man darf ja nicht vergessen, das ist ja ein recht altes Sendezentrum, weil das halt schon ewig existiert. Ne? Ist halt anders als ein modernes. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie nachher die Studios sind, wie der Weg dorthin ist und wo wir hin müssen, weil es ist ja ein Riesengebäude. Das haben wir von außen gesehen, ja. Wir sind ja fast komplett abgelaufen. Genau, also ist richtig weit hoch. Ich weiß nicht, wie hoch es geht, aber... Was sagtest du nochmal, wie viel, also kleiner Test für euch, wie viele Leute sind heute in der Sendung? Na, wer erinnert sich? 100, ne? Richtig. Ja, 100. Mhm. Also es sind noch ein paar. Ah, sehr lecker. So, was heißt denn, warum hast du es jetzt umgedreht? Damit man in der Kamera das sieht. Aber jetzt sind, haben wir gerade die Plätze getauscht. Genau. Jetzt sind es wieder richtig. Stefan macht alles für die Kamera. Alles für die Kamera. Kamera geil. Nein. Ja, also die Fahrt hier war auch entspannt, fand ich, mit der U2. Das ist direkt vor der Tür vom Theodor-Heuss-Platz. Genau, genau. Und wir haben vom Alex eine halbe Stunde gebraucht. Also kein Weg eigentlich. Dann schauen wir jetzt mal, was auf uns zukommt und melden uns dann aus dem Studio. Das glaube ich nicht. Aber was interessant war, normalerweise ist es verboten, die Handys mitzunehmen. Ja. Aber uns wurde gesagt, wir dürfen die Handys mit reinnehmen. Also ruft uns nachher an. Ne? Ja, dann. Ich hoffe, wir versuchen noch ein paar Eindrücke einzusammeln und hoffen, dass wir noch was haben. Ja, und wir sehen uns außerdem, oder wir hören uns nach der Sendung dann wieder. Hört man, dass wir schon betrunken sind eigentlich? Nee, ne? Also ich nicht. Dann, bis zum nächsten Take. Bis nach der Sendung. Wenn es noch einen Take gibt. Ja, auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich. Prost. Wir sind jetzt wieder hier und wir haben es hinter uns gebracht. Ja. Wie war es? Wir haben jetzt natürlich noch zwei Leute, und zwar Hardy und Janis. Wie fandet ihr es? Ich fand es sehr unterhaltsam und kurzweilig. Sehr cool. Eine Dreiviertelstunde reicht vollkommen aus. Ja. Und ich habe mich amüsiert und es ist was anderes, als wenn man es vor der Glotze. Ja. Du hast Feedback von deiner Frau bekommen. Was hat sie geschrieben gehabt? Was hat sie geschrieben? Es war irgendwie 30 Sekunden und... Nee, 2 Sekunden, oder? 5 Sekunden? 5 Sekunden geguckt? Erst 5 Sekunden und schon zweimal im Bild. Ja, ist doch mal ein bisschen begeistert. Ja, ich hoffe, es hat sich noch geändert, genau. Nein, ich fand es auch total super. Und man muss sagen, ich habe mit Ingmar Stadelmann gesprochen. Du nach hast mit Sendung. Ingmar Stadelmann gesprochen? Ja. Wir haben sogar ein Bild mit ihm. Richtig, und du hast mit Masoud sogar auch... Ja, ich bin bei Nein, leider nicht. Ja, wir sollen ja noch mal wiederkommen, hat er gesagt. Hast du sein letztes Buch? Nein. Nein. Kommt noch. Also auf jeden Fall hat es sich absolut gelohnt, fand ich. Ja, aber super. Kann man immer wieder machen, oder René? Definitiv war ein Riesenspaß. Ja. Ja. Und es hat keiner gemerkt, dass René während der Sendung telefoniert hat. Nein, das hat keiner gemerkt. Richtig. Genau. Man konnte bloß nicht rauchen, das war gut. Ja, genau. Aber macht ja nichts. Ja, schön, dass ihr da wart. Dafür floss der Alkohol in Strömen voll. Ja, die haben ja gesagt, weil Hardy so viel Alkohol getrunken hat hier. Bier sollen sie nächstes Mal mit dazu nehmen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Bier fehlte. Das Kritik war ein Scheißabend, oder? Kein Bier. Korn, Wodka. Genau. Und alles von euren Gebührengeldern. Na gut. Ja, schön, dass es geklappt hat. René, wir verabschieden uns mit der 20. Ausgabe. In 2 Wochen geht's weiter. Wir sind sehr gespannt, womit. Ja, genau. Und danke fürs Zuhören. Mach dann doch mal selber so eine Show. Also wir werden uns ein bisschen was abgucken. Das so viel kann ich schon mal versprechen. Natürlich, das Gute gucken wir uns an. Die Showband. Zum Beispiel, genau. Lasst euch überraschen. Wir werden es beim nächsten Mal sofort in die Tat umsetzen. Genau. Dann kommt gut durch die nächsten 2 Wochen. Wir hören uns wieder. Und bis dann. Macht's gut. Jo. Tschüss. Ihr müsst auch mal Tschüss sagen. Tschüss. Janis. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Und jetzt die Outtakes. Ich bin gespannt, ob der Raum halt. Okay. Ja, ich sag mal. Genau. Easy peasy. Ja. Also wir brauchen doch gar nicht anfangen. Wir können gerne noch ein bisschen was programmieren, wenn du möchtest. Ja, ich bräuchte. Also, alles ganz klar beschrieben. Ich sag dir, wie lange ich brauche. Du brauchst mir nicht sagen, wie lange du brauchst, du musst einfach nur loslegen. Achso, nee, du sagst mir, dass ich nur 5 Stunden brauche. Also, was ist denn das? Boah. Das ist mein Da hat sich aber jemand vorbereitet. Nee, richtig, immer. Das habe ich dann zum Kopf. Hm. Warum halt es hier so? Warum bist du da? Was haben wir noch vor? Stimmt, das war gleich in der ersten Folge, ne? Hast du nochmal geguckt? Ja. Sehr gut. Nee, ja. Ich bin nicht auswendig. Und das, vielleicht machst du dir noch kurz nach, wenn Achso, du wolltest ja zu Wetten, das gehen, ja. Denk daran, Handy, jetzt, dass es nicht... Meins macht keine Geräusche, das ist immer deins. Hä? Ja. Nein. Doch. Das ist ja gar nicht das Handy. Meins ist aus China, das kann gar keine Geräusche machen. Meins ist nur so ein Dummy aus dem Laden. Ja, stimmt, kann man ja auch nicht telefonieren, habe ich ja gehört. 5, 4, 3, 2, 1 und bitte. Wiedersehen. Bei Ingolf Stadelmann. Ingwer. Ingwer. Hey.